Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung brachten die ausländischen Zeitungen mit seinem Sonnenporträt und seinen Fotos Sonderbeiträge. In den Beiträgen der russischen Zeitung Uralski Labuzi und der laotischen Zeitungen Gongtapasason Lao und Batel Lao würdigte man Genossen Kim Il-sung, der sein ganzes Leben lang unter dem hocherhobenen Banner des Antiimperialismus und der Souveränität die Sache für die Souveränität der Welt zum Sieg geleitet hatte. Die mehrmärische Zeitung Donju Ich, die venezolanische Bea und die bulgarische Novo Labodonicesco Dello in Juli-Ausgabe brachten jeweils auf einer vollen Seite die Beiträge zur Würdigung seiner Verdienste um die Befreiung des Vaterlandes, den Sieg im Krieg, den Aufbau der Partei, des Staates und der Armee.